WDR 3 Hörspiel Große Geschichten. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. In unserer Reihe Große Geschichten haben wir heute den letzten Teil der Novelle Bertha Galan von Arthur Schnitzler. Eine richtig historische Produktion von 1956. Es geht um eine Frau, die allmählich erkennt, wie sehr sie von patriarchalischen Normen eingeengt und erstickt wird. Und heute, im dritten und letzten Teil, verbringt sie eine Nacht mit ihrer Jugendliebe. Und nach dieser Nacht hat Bertha wieder Hoffnung, Musik, Sehnsucht, heimliche Versprechungen. Aber diese Hoffnung wird schnell enttäuscht durch Briefe, Schweigen und Zweifel. Was zurückbleibt? Ernüchterung. Hier ist das Finale von Bertha Galan nach Arthur Schnitzler. Als sie auf die Straße traten, hatte der Regen aufgehört, aber in der Luft war eine wunderbare Milde und Feuchtigkeit. Die meisten Laternen waren schon ausgelöscht. Erst dort an der Straßenecke brannte wieder eine. Erwin hatte Bertha den Arm gereicht. Sie gingen schweigend. Eine Turmuhr schlug eins. Bertha wunderte sich. Sie hatte den Morgen nahe geglaubt, aber sie freute sich nun in der weichen, stillen Luft, an seinen Arm gelehnt, stumm durch die Nacht zu wandeln, denn sie liebte ihn sehr. Wir könnten ja noch ein bisschen spazieren fahren, ehe ich dich in ein Hotel bringe, ja? Im Fiaker betrachtete er sie von der Seite. Er hatte seinen Hut auf ihre Knie gelegt, er hielt den Kopf zur Seite geneigt, und seine Augen schienen irgendwo hinzuschauen. Woran denkst du? Ich? Um die Wahrheit zu sagen, denke ich an eine Melodie aus der Oper, die mir dieser Mensch nachmittags vorgespielt hat. Aber die geht so nicht. Es wird eine andere daraus. Der Wagen fuhr langsam über die menschenleere Ringstraße. Oper. Museum. Erwin. Liebling. Wann werde ich dich wieder spielen hören? Ja, dieser Tag in einem Konzert. Nein, du, für mich allein. Das wirst du doch einmal tun, ja? Ich bitte dich. Ja, ja. Es legt mir so viel daran. Ich möchte, dass du das weißt. Danke. Es bleibt doch dabei, morgen Nachmittag um 5 bei dir. Und bleiben wir dann den Abend zusammen? Weißt du, ich meine nur, ob ich nicht vielleicht bei meiner Cousine... Aber natürlich, Liebling, nur weiß ich noch nicht, dabei legte er den Arm um ihren Nacken, als wolle er ihr so die Zärtlichkeit geben, die nicht im Ton seiner Worte lag. Ob was? Durch die Maria-Hilfer-Straße. Ja, bitte, oder die Neustiftgasse. Bitte, Herr Baron. Dann sind wir ja ganz in deiner Nähe, nicht wahr? Er sagte das, als ob er ganz vergessen hätte, dass er noch eine Spazierfahrt mit ihr machen wollte. Erwin? Warum? Hast mich noch lieb? Komm, küss mich. Sag mir... Was denn? Aber du hast ja nicht gern, wenn man dich viel fragt. Frag nur, mein Kind. Was willst du? Was machst du denn vormittags zum Beispiel? Oh, das ist höchst verschieden. Morgen zum Beispiel dirigiere ich nicht. Da spiele ich in der Leichenfelder Kirche ein Violinsolo in einer Messe von Haydn. Wirklich? Da kann ich dich ja schon morgen früh hören. Wenn es dir Spaß macht, aber es ist wirklich nicht der Mühe wert. Das heißt, die Messe ist natürlich sehr schön. Wie kommst du eigentlich dazu, in der Lerchenfelder Kirche zu spielen? Es ist eine Gefälligkeit von mir. Für wen? Für Haydn, selbstverständlich. In diesem Augenblick wusste sie genau, dass es mit dieser Mitwirkung in der Lerchenfelder Kirche eine besondere Bewandtnis habe. Und sie wird hingehen, ganz bestimmt. Hast du mich lieb? Mhm. Oh Gott, da sind wir schon... So? Ja, dort siehst du... Hier wohne ich. Also dann morgen um 5, Liebling. Ich freue mich sehr. Erwin wartete noch an Berthas Seite, bis der Portier aufsperren kam. Dann erst küsste er ihr die Hand. Musik. Das Licht des Morgens war um sie, als sie erwachte. Sie trat in den hellen Sonnentag hinaus. Der gestrige Abend fiel ihr ein. Von Reue verspürte sie nicht das Geringste, obwohl ihr einfiel, dass es wohl üblich gewesen wäre, so etwas wie Reue zu empfinden. Auch Worte wie Sünde, Liebesverhältnis fuhren ihr durch den Kopf, ohne verweilen zu können, da ihnen aller Sinn zu fehlen schien. Sie war glücklich, dass alles, was geschehen, bei ihr nur aus der Wahrheit ihrer Empfindung gekommen war. Und dann dachte sie an das nächste Wiedersehen mit ihm, ihr Geheimnis. Lerchenfelder Kirche. Von dem man nichts wusste. Ja, das wird schön sein, in der Kirche im Dämmerlicht stehen. Er sieht mich gar nicht und ich höre nur seinem Spiel und zu. Es ist ihr, als freue sie sich einer neuen Zärtlichkeit entgegen. Ein leiser Gedanke an zu Hause schwebt wieder in ihr auf, aber er ist ganz ohne Kraft. Alles, was vor ihm da war, scheint ausgelöscht. Sie fühlt sich ganz als sein Geschöpf. Und wenn er von mir verlangen möchte, lebe ein Jahr oder lebe diesen Sommer mit mir, dann aber musst du sterben. Ich würde es tun. Nur, warum das alles so spät? Vielleicht ist es schon zu spät. Noch 5, noch 10 Jahre kann ich schön sein für ihn, wenn wir zusammenbleiben, denn er würde ja mit mir zusammen altern. Wenn ich dann seine Frau bin, wenn wir zusammen wohnen, zusammen reisen, zusammen schlafen, Nacht für Nacht. Und zusammenleben heißt ja auch zusammen Sorgen haben, über alle Dinge zusammen reden. Und das vor allem, das will ich ihm heute sagen. Es fiel ja kaum auf, dass ihr mehr Menschen begegneten als sonst, dass die meisten Geschäfte geschlossen waren. Ach, richtig, Sonntag. Ich hatte gar nicht daran gedacht. Bald begegnete ihr ein sehr schlanker Herr, der den Überzieher offen trug und aus dessen Seite ein junges Mädchen mit sehr dunklen, lachenden Augen ging. Es muss schön sein, nicht nur nachts im Dunkeln, sondern auch so, wie die beiden auf heller Straße Arm in Arm umherzugehen. Einer, der sie mit einem gewissen Ernst betrachtete, schien zu sagen, du bist auch gerade so wie die anderen. Dieses gerade so wie die anderen hörte sie innerlich ganz deutlich. Gerade so wie die anderen. Und sie musste bei all den Männern, die vorübergingen, denken, dass sie Männer, bei allen Frauen, dass sie Frauen waren und dass sie einander begehrten und dass sie einander fanden. Gerade so wie die anderen. Und sie hatte das Gefühl, als ob sie noch gestern um diese Zeit eine gewesen wäre, vor der alle anderen Geheimnisse hatten, während sie jetzt mit zu ihnen gehörte und mitreden durfte. Gerade so wie die anderen. Ein sehr alter Herr fiel ihr auf, der sich auf eine Bank in die Sonne gesetzt hatte, sie ansah, den Kopf schüttelte und sie mit harten Augen verfolgte. Als sie schon weit von ihm weg war und unwillkürlich wieder zurücksah, bemerkte sie, wie er noch immer auf den sonnenbeleuchteten Sand schaute und noch immer den Kopf schüttelte. Sie wusste jetzt, dass das mit seinem Alter zusammenhing und sie fragte sich, ob auch Erwin einmal so ein uralter Herr sein würde, der sich in die Sonne setzt und den Kopf schüttelt. Und mit einem Mal sah sie sich neben ihm gehen, aber sie war noch jung wie jetzt und er fuhr im Rollstuhl. Sie bebte leise. Sie war vor der Kirche. Eine Equipage stand da mit einem Lakaien auf dem Bock. Wie kommt denn die daher? Bertha nahm sich vor, vor Schluss der Messe die Kirche zu verlassen, um zu sehen, wer hier einstieg. Sie trat in die menschenerfüllte Kirche. Sie schritt zwischen den Bankreihen nach vorwärts bis zum Hochaltar. Sie wandte den Kopf nach der Richtung des Chors. Schön, dass er hier spielt. Was hat er gesagt? Aus Gefälligkeit. Aus Gefälligkeit? Sie betrachtete die weiblichen Gestalten in den vorderen Reihen. Sonderbar. Sie bemerkte 2, 3, 4 junge Frauen und mehrere alte Damen. Eine war sehr vornehm in schwarze Seide gekleidet. Die andere schien ihre Kammerfrau zu sein. Die Equipage draußen gehört sicher der alten Dame da. Ja, das beruhigte sie sehr. Sie hielt überall halb unbewusst nach schönen Frauen Umschau. Es gab noch einige leidlich hübsche. Alle schienen ihr in Andacht versunken und sie schämte sich ein bisschen, dass sie allein hier ohne jeden heiligen Gedanken umherwandelte. Jetzt merkte sie erst, dass das Violinsolo schon begonnen hatte. Und jetzt hörte sie ihn. Seit mehr als 10 Jahren zum ersten Mal. Und es schien ihr, als wäre es der gleiche Ton von damals, so wie man Menschenstimmen erkennt, die man jahrelang nicht vernommen. Und die Geige klang weiter und weiter, schwebte über den anderen Instrumenten und schien nur den einen Wunsch zu haben, sich mit ihr zu verständigen und sprach wie zu ihr allein. Ich weiß, dass du da bist und ich spiele nur für dich. Und da war es ganz sonderbar, beinahe märchenhaft, dass sie da unten an einer Säule stand und er oben musizierte. Und sie hatten einander heute Nacht in den Armen gehalten. Und alle die Hunderte hier in der Kirche wussten nichts davon. Musik war schon lange verstummt, da klang sie noch immer um Bertha herum weiter. Sie fühlte sich ganz von ihr getragen. Sie wollte ihn jetzt gar nicht mehr sehen, wollte mit den anderen verschwinden und ihm abends sagen, wenn sie sich träfen, dass sie ihn gehört hat. Bertha kam gerade an der Equipage vorbei, als die alte Dame mit ihrer Kammerfrau einstieg. Sie musste lächeln. Ich weiß, ich brauche nicht eifersüchtig sein. Es ist Unsinn. Ich weiß, er könnte mich nie belügen. Ich weiß, dass du da bist und ich spiele nur für dich. Erst wie sie schon nahe am Hotel war, merkte sie, dass sie den ganzen Weg wie im Traum zurückgelegt und konnte sich kaum erinnern, welche Straßen sie gegangen und ob sie Leuten begegnet war oder nicht. Als sie den Schlüssel zu ihrem Zimmer nahm, übergab ihr der Portier einen Strauß von Veilchen und Flieder und einen Brief. Sie öffnete ihn mit einer leisen Furcht und las. Liebste, ich muss dir noch einmal für den schönen Abend danken. Heute können wir uns leider nicht sehen. Sei nicht böse und vergiss nicht, mich rechtzeitig zu verständigen, wenn du das nächste Mal nach Wien kommst. Ich bin ganz der Deine. Sie ging die Treppen hinauf, sie lief sie hinauf in ihr Zimmer. Warum kann er mich heute nicht sehen? Warum gibt er nicht wenigstens den Grund an? Warum schreibt er denn, wenn du das nächste Mal nach Wien kommst? Hatte ich ihm denn nicht gesagt, dass ich noch einige Tage bleibe, oder hat er das vergessen? Und sie schreibt. Sofort. Ich bedauere sehr, dass du mir heute absagen musstest. Aber glücklicherweise reise ich noch nicht ab. Bitte, Liebste, schreibe mir doch gleich, wann du morgen oder übermorgen für mich Zeit hast. Mit 1000 Küssen, deine Bertha. Postskript? Es ist höchst ungewiss, wann ich wieder nach Wien komme. Und ich möchte keinesfalls fortreisen, ohne dich noch einmal zu sehen. Sie eilte auf die Straße, übergab den Brief einem Dienstmann. Ja, bitte, hier. Kommen Sie nicht ohne Antwort wieder. Sie ja, können bitte. Sich auf mich ja, verlassen. Ja, dann ging sie wieder hinauf und stellte sich zum Fenster. Sie wollte nicht denken. Sie wollte gewaltsam auf die Straße hinunterschauen. Und da kam ihr ein Spiel aus ihrer Kinderzeit in den Sinn, wo sie und ihre Brüder vom Fenster aus sich immer darüber unterhielten, welchem Bekannten der oder jene Vorübergehende ähnlich sind. Damit geht die Zeit vorbei, ja? Damit geht die Zeit vorbei, ja. Da kommt zuerst eine Frau. Sie sieht der Cousine Agathe ähnlich. Später ein Mann im schwarzen Paletot. Wie der Klavierlehrer aus dem Konservatorium früher. Da zwei junge Leute, Arm in Arm. Ein junger Bursch. Der sieht ihrem Bruder, dem Schauspieler, ähnlich. Und gleich hinter ihm, und zwar in Hauptmannsuniform, kommt mein verstorbener Vater deswegen. Der bleibt eine Weile vor dem Hotel stehen, blickt auf, gerade als wenn er jemand suchte. Mich? Sie erschrak einen Augenblick so, als wenn es wirklich ihr Vater wäre, der als Gespenst aus dem Grab gekommen war. Ich halte es nicht mehr aus. Sie ließ sich Wein kommen. Rasch! Sie trank ihn rasch. Sie wurde schläfrig. Ich kann aber nicht schlafen. Geht im Zimmer auf und ab. Warum bleibt seine Antwort so lange aus? Eine Ewigkeit. Eine Ewigkeit. Vielleicht hat er außer Haus gegessen. Da kann er um 2 wieder zu Hause sein oder um 3. Aber wenn er vor Abend überhaupt nicht nach Hause kommt... Was soll sie da tun? Die Stunden sind ja endlos. Endlos? Sie könnte weinen vor Ungeduld. Sie geht im Zimmer auf und ab. Und da klopft es an die Tür. Der Dienstmann tritt ein und übergibt ihr einen Brief. Meine liebe Bertha, du bist sehr freundlich, dass du mir noch die Auswahl zwischen den nächsten Tagen freistellst. Aber wie in meinem ersten Brief schon angedeutet war... Ich kann leider über die nächsten Tage absolut nicht verfügen. Dass ich es mindestens so bedauere wie du, musst du mir glauben. Nochmals 1000 Dank und 1000 Grüße. Ein schönes Wiedersehen das nächste Mal. Auf bald. Vergiss mich nicht ganz. Als sie diesen Brief gelesen, war sie ganz ruhig, bezahlte den Dienstmann. Wie viel? 80 Grüße. 80? Ja, schon. Ja, das ist ein bisschen teurer. 70, schon gut. Sie setzte sich an den Tisch. Auf dem Tisch stand die halb geleerte Flasche Wein. Brotkrumen waren neben dem Teller verstreut. Auf dem Bett lag ihre Frühjahrsjacke von dem Kostüm, das ihr nach allgemeinem Ausspruch so gut stand. Daneben die Blumen, die er noch heute Morgen geschickt. Sie versuchte nachzudenken. Na, länger hierbleiben kann ich nun nicht, das weiß ich. Ich habe einmal einen Satz gelesen von Männern, die nichts anderes wollten als, ja, so hieß es, als ihr Ziel erreichen. Aber das war ja in einem Roman. Und vielleicht ist der Brief gar kein Abschied. Noch einmal lesen. bald zwischen den nächsten Tagen freistellst. Aber wie in meinem ersten Brief schon angedeutet, ich kann leider über die nächsten Tage absolut nicht verfügen. Wenn das aber alles nur Lügen sind. Zum ersten Mal drängt sich das Wort Lüge in Ihre Gedanken. Ja, Lüge. Denn es ist sicher, schon heute Nacht, als er sie nach Hause brachte, war sein Entschluss gefasst. Und die Verabredung wegen des heutigen Tages... war vielleicht Lüge. Sein Wunsch, sie heute bei sich zu sehen... war Lüge. Da besinnt sie sich auch, wie er ihre schüchternen Fragen nach seinem Beruf abgewehrt hatte. So war er ihr gerade in dem, was sein Lebensinhalt war, fremd geblieben. Mit Absicht fremd geblieben. Und da wusste sie mit einem Mal, dass sie nichts mit ihm gemeinsam gehabt als eine Nacht. Und dass der heutige Morgen sie beide so fern voneinander gefunden, als alle Jahre, die hinter ihnen lagen. Lüge. Hoffnung und Misstrauen und Treue, Liebe, Sehnsucht und Eifersucht. Alles Lüge. Und zum ersten Mal in ihrem Leben ist sie so bis ins Innerste aufgewühlt, dass sie die Menschen begreift, die aus Verzweiflung aus dem Fenster springen. Und sie sieht ein, dass nur eins sie davor retten, dass nur eine Gewissheit ihr helfen kann. Sie muss hin, ihn fragen. Wenn ich ihn überhaupt nicht daheim finde. Sie läuft durch die ganze Stadt. Und wenn er zu Hause ist, wird er allein sein. Und wenn er nicht allein ist, wird man mich vorlassen. Und wenn ich ihn sogar mit jemand finde... ja, hat er mir denn etwas versprochen? Habe ich denn je etwas von ihm verlangt? Sie ist an einer Ecke stehen geblieben. Und sie ist nicht mehr weitergegangen. So sitzt sie im Zug, ja, und verlässt die Stadt, wo sie etwas erlebt hat. Liebesgeschichte, so nennt man das wohl. Worte schwirren ihr durch den Sinn, wie sie in solchem Zusammenhang gelesen oder gehört hat. Seligkeit, Liebesrausch, Taumel. Und ein leiser Stolz regt sich sogar, dass sie das erfahren hat, was diese Worte bedeuten. Und noch ein anderer Gedanke kommt ihr, der sie seltsam beruhigt. Und er gehört mir doch. Nicht für immer, aber doch. Immer ruhiger wird sie, sicherer, beinahe heiter. Und niemand kann mir die Schönheit nehmen, die zwischen uns war, weiter sein wird oder wiederkommen wird. Was immer auch mit ihm sein mag, das war ja ganz klar, dass er nicht sofort sein ganzes Leben ändern kann. Und ich bin eigentlich froh, dass ich nicht gleich zu ihm bin. Und sie fasst sogar die Absicht, ihm zu antworten. Ja. Vielleicht einen kühlen Brief sogar. Ja, wie eine erfahrene Frau. Sogar vielleicht verschlagen, vielleicht kokett sogar. Die kleine Stadt lag schon im Schlaf, als sie ankam. Ihre Augen fielen auf das Bild ihres verstorbenen Gemahls über ihrem Bett. Sie dachte jetzt daran, dass es Frauen gibt, die von ihrem Geliebten kommen und dann an der Seite ihres Mannes schlafen können. Nie hätte sie so etwas zu Lebzeiten ihres Gatten getan. Nie. Und hätte ich's doch getan, ich wäre nie wieder nach Haus zurückgekommen. Am nächsten Morgen weckte sie ihr Bub. Zuerst hat Elli mir Geschichten vorgelesen. Bertha hörte ihm kaum zu. Noch am Vormittag musste sie zu ihren Verwandten. Der Schwager, eben im Fortgehen, drohte Bertha scherzhaft mit dem Finger. Na gut, unterhalten, du wirst ja butterrot. Ich muss leider zur Feuerwehrübung, sonst würde ich dich noch mehr ausfragen. Und von der Schwägerin ging Bertha zu Mahlmanns Zwillingen. Es war doch ein schreckliches Los, dasitzen und diesen talentlosen Fratzen Klavierstunden geben zu müssen. Die Fingerübungen und Skalen waren ja unerträglich. Eine sonderbare Unruhe überkam sie. Wenn er nur nicht nach dem Konzert abreist. Mit einem Mal wäre er fort, ohne dass ich ihn noch einmal gesehen habe. Jetzt zu Frau Friedrich, die greift immer daneben und hört es nicht. Eins, zwei, drei. Gut, nicht wahr? Sehr gut. Eins, zwei. Es war doch schön, dieses Herumflanieren in den Straßen, dieses Spazierengehen im Volksgarten. Allerdings Geld habe ich während dieser Zeit mehr ausgegeben, als ich mir leisten kann. Das bringen die 2 Dutzend Lektionen bei den Mahlmannschen Zwillingen nicht herein. Jetzt heißt es wieder Stunden geben und eigentlich wäre es sogar notwendig, sich noch nach Neuen umzuschauen, aufholen. Diesem Jahr stimmt die Rechnung sowieso nicht. Gleich anschließend wieder zurück zur Schwägerin. Von 4 bis 5 Extrastunden mit Elli und Richard. 4-händig den heroischen Marsch von Schubert. Als Überraschung für den Vater zum Geburtstag. Das ist müde aus, Tante. Sie war nahe daran, verrückt zu werden über diesen elenden Geklimper. Es ist nicht möglich, so weiter zu existieren. Aber die Stunde nimmt ihren Fortgang. Die sind doch am besten dran, die alles leiden. Unbarmherzig hacken die unbegabten Töne in das hinein, was sie erlebt hat. Nein, nein, es war eigentlich alles eher traurig. Von 5:30 bis 6 bei Martins. Es muss aufgearbeitet werden. Wirklich schön war doch nur, wie er mich nachher im Wagen nach Haus begleitet. Und er hat seinen Kopf müde zu mir hingeneigt. Und noch am Abend wieder bei den Zwillingen. Dass er das Leben nicht leicht nimmt, sieht man ihm an. Von einer unbegreiflichen Wehmut war er. Ich muss ihn noch einmal schreiben. Ja, noch heute wird sie das tun. Sobald ich Ruhe habe, sobald das böse Geklimper aufhört, diese Tasten, die einem ins Herz hämmern. Lieber Erwin, seit ich wieder zurück bin, wollte ich dir immer und immer sagen, wie glücklich du mich gemacht hast. Leider konnte ich nie richtig mit dir sprechen, solange ich mit dir zusammen war. Das Herz schlägt mir dann immer. Aber jetzt finde ich die Worte. Schau, ich habe nie, nie jemand anders geliebt als dich und werde nie einen anderen lieben. Ich war dir im Anfang bös, dass du mir für den Sonntag abgeschrieben hast. Auch das muss ich dir gestehen, weil ich dir alles sagen möchte, was in mir vorgeht. Ich will nach Wien, um in deiner Nähe zu sein. Du kannst dir nicht vorstellen, wie dumm hier die Menschen sind. Ich kann überhaupt niemand mehr ansehen, seit ich wieder mit dir war. Ich werde mich einschränken und schließlich, warum soll es mir nicht gelingen, gerade so wie hier, auch in einer großen Stadt wie Wien Klavierlektionen zu finden, nicht wahr? Gib mir einen Rat. Ich komme noch diese Woche zurück, dringende Besorgungen. Und du kannst mir dann alles sagen, wie du dir's denkst und wie du es am besten hältst. Du musst mir nur versprechen, dass du mich dann, wenn ich in Wien lebe, manchmal besuchen wirst. Wenn es dir unangenehm ist, braucht es ja niemand zu wissen. Aber du kannst mir glauben, dass jeder Tag, an dem ich dich sehen darf, und dass es auf der ganzen Welt kein Wesen gibt. So wie das letzte Wort geschrieben war, verließ Bertha gleich das Haus, um den Brief selbst zum Bahnhof zu bringen. Dort sah sie Frau Rupius in den Wartesaal treten. Sie war von einem Dienstmädchen begleitet, das eine kleine Handtasche trug. Das Dienstmädchen legte die Tasche auf den großen Tisch in der Mitte, küsste ihrer Herrin die Hand und ging. Bitte reisig, ne Frau. Frau Bertha, ich hörte, dass Sie schon wieder zurück sind. Nun, wie ist es Ihnen gegangen? Gut, sehr gut. Aber Sie... Sie sehen mich ja ganz erschrocken an. Nein, nein, Frau Bertha, ich komme wieder zurück, schon morgen. Aus der langen Reise wird nichts. Ich habe mich zu etwas anderem entschließen müssen. Zu etwas anderem? Ja, zum Bleiben. Morgen bin ich wieder da. Nun, wie geht's Ihnen? Ich sagte schon, sehr gut. Ah, ja, richtig, Sie sagten es schon. Aber Sie wollten ja diesen Brief da aufgeben, nicht wahr? Ach so. Jetzt erst merkte Bertha, dass sie den Brief an Erwin noch in der Hand hielt. Sie betrachtete ihn mit so frohen Augen, dass Frau Rupius lächelte. Oder soll ich ihn vielleicht mitnehmen? Hm? Er soll doch wohl nach Wien, ja? Ja, ich bin so froh, dass ich Ihnen begegnet bin. Sie sind ja die Einzige hier zu... Sie sind ja die Einzige, die so etwas verstehen kann. Wirklich? Ja. Ich beneide Sie so, dass Sie heute schon in ein paar Stunden wieder in Wien sind. Frau Rupius hatte sich auf einen der Ledersessel am Tisch gesetzt. Das Kinn auf eine Hand gestützt, blickte sie zu Bertha auf. Aber werfen Sie den Brief doch jetzt in den Kasten, sonst sehe ich die Adresse und weiß mehr, als Sie mir sagen wollen. Bertha eilte rasch in die Vorhalle, warf den Brief ein, kam aber gleich wieder zurück. Sehen Sie, Frau Rupius, Ihnen könnte ich nämlich alles sagen. Ja, vielmehr, ich wollte schon, als wir zusammen hineinfuhren, aber damals habe ich mich nicht getraut. Damals war wohl auch noch nichts zu erzählen, ne? Denken Sie nur, es ist... unglaublich, was ich Ihnen jetzt sagen werde, aber ich käme mir wie eine Lügnerin vor, wenn ich es verschwiege. Nun? Darf ich mich setzen? Bitte doch. Ich wollte Ihnen nämlich sagen, Anna, Frau Rupius. Anna. Danke. Dass mir gar nicht so ist, als wenn ich etwas Böses getan hätte. Nicht einmal etwas Unerlaubtes. Das wäre auch gar nicht sehr klug. Ich meinte auch noch mehr. Es ist mir, als wenn ich etwas ganz Gutes... Ja, Frau Rupius, es ist nun einmal so, wenn Sie wüssten, wenn Sie ihn kennten. Frau Rupius nahm Berthas Hand, die auf dem Tisch lag, streichelte sie wie in Gedanken. Sie dürfen nämlich nicht glauben, dass das eine Bekanntschaft war, die ich kürzlich gemacht habe. Sie müssen wissen, ich bin in ihn verliebt, seit ich ein ganz junges Mädel war. 12 Jahre ist das schon her. 12 Jahre? Lange Zeit haben wir uns gar nicht gesehen und jetzt... Ist es nicht wunderbar? Ja. Jetzt ist er... Ja, mein Geliebter. Endlich hatte sie es gesagt. Ihr ganzes Gesicht strahlte. Ich freue mich, Bertha, dass Sie glücklich sind. Ja, ich weiß. Aber sehen Sie, er lebt in Wien, ich hier. Ich glaube, ich werde das gar nicht aushalten. Oh, man hält viel aus. Ja, aber schauen Sie, ich habe auch nicht mehr das Gefühl, wie wenn ich hierher gehörte, besonders zu meinen Verwandten. Wenn die das wüssten, nein, die würden das gar nicht glauben. Eine Frau wie meine Schwägerin zum Beispiel. Ich bin überzeugt, die denkt gar nicht daran, dass so etwas überhaupt möglich ist. Sie sind wirklich sehr naiv. Die Fahrkarten, bitte. Na, warum haben Sie gemeint, dass ich naiv bin? Sie haben ja keine Ahnung. Der Zug nach Wien hat 20 Minuten Verspätung. Sie haben ja keine Ahnung, unter was für Leuten Sie existieren. Sie kennen ja die Menschen gar nicht. Ihre Schwägerin ist köstlich, Ihre Schwägerin. Na, was meinen Sie? Ich meine, dass Ihre Schwägerin auch einen Geliebten gehabt hat und sie ist nicht die Einzige in dieser Stadt. Ja, es gibt sicher Frauen, die... Aber es ist aber Albertine. Ja, wissen Sie, wer es war? Sehr amüsant, Herr Klingemann. Nein, das ist nicht möglich. Ja. Schrecklich, wenn das mein Schwager wüsste. Wenn er es wüsste, er weiß es so gut wie Sie, wie ich. Nein. Er hat sie erwischt, verstehen Sie mich, Herrn Klingemann und Albertine. Ja, um Gottes Willen, was hat er denn da gemacht? Na, er hat sie nicht hinausgeworfen. Naja, die Kinder, freilich. Ach was, die Kinder, aus Bequemlichkeit hat er ihr verziehen und hauptsächlich, weil er dann selber tun konnte, was er wollte. Ja, meine liebe Frau Bertha. Sie stand auf. Wir Frauen sind ja gewiss keine Engel, aber die Männer sind infam. Abfahrt nach Wien, erster Bahnsteig. Infam, solange sie Männer sind. Man hörte das leise, ununterbrochene Klingeln des Telegrafen. Die Tür wurde geöffnet. Frau Rupius reichte Bertha die Hand und blickte auf die Gleise hinaus, als folge sie den eisernen Linien ins Weite. Morgen Abend bin ich dann wieder zu Hause. Ihre Tasche! Ah, ja, richtig, meine Sessie. Ach, das wäre furchtbar gewesen. Ohne meine 6 Fläschchen kann ich nicht reisen, also leben Sie wohl. Und verzeihen Sie, wenn mir einen Augenblick lang die Nerven durchgegangen sind. Leben Sie wohl. Sie eilte rasch zu einem Coupé und nickte Bertha noch vom Fenster aus freundlich zu. Bertha versuchte ebenso heiter zu erwidern, aber das Händewinken, mit dem sie der Scheidenden nachgrüßte, war steif und gekünstelt. Es war ihr wieder weh ums Herz und alle Zweifel waren wieder da und alle Angst. Nein, er wird vielleicht den Brief nicht beantworten. Nein, er wird ihn in den Papierkorb werfen. Guten Tag, besser guten Nachmittag, Frau Bertha. Doch wieder bei uns, schöne Gnädige? Als sie am Bürgermeisteramt vorbeikam, grüßte von gegenüber Herr Klingemann aus seinem Schreibbüro durchs offene Fenster herunter. Wird heiß heute, Frau Bertha. Er hatte Akten unterm Arm und keinen Rock an, war in Hemdsärmeln. Sie musste ihn sich plötzlich in einer zärtlichen Umarmung mit ihrer Schwägerin vorstellen und war sehr angewidert. Auf recht bald, Gnädigste, vielleicht. Sie kommt nach Hause, entkleidet sich, legt sich zu Bett. Aber es ist zu schwül. Sie steht noch einmal auf, geht zum Fenster, öffnet es. Draußen ist es ganz dunkel. Vielleicht sieht sie jetzt jemand am Fenster stehen. Sieht ihre Haut durchs Dunkel leuchten. Ja, wenn mich nur einer so sehe, es wäre mir ganz recht. Ja, und er ist schuld dran. Er hat mich dazu gemacht, dass mich einer so sehen kann. Er hat mich genommen wie von der Straße. Die Gedanken verschwimmen ihr. Nein. Können auch am nächsten Tag nicht klar werden. Zugehämmert, erstickt von Lektionen, heute, morgen und vielleicht noch viele 100 Tage. Asche über den Sehnsüchten, für immer. Lektionen bei Martins, bei den Malmannschen Zwillingen, bei Neffen und Nichte. Mit ihrem Neffen ist sie heute sehr streng und klopft ihm auf die Finger. Nimm deinen Fuß vom Pedal. Bei Frau Dr. Friedrich und wieder bei Martins. Es ist eine Tretmühle. Der Nachmittag wird lang, sehr lang werden. Und ich wollte doch zu Rupius gehen. Ja, ich hab's im Gefühl, ich muss hin. Es muss sein, ich muss zu Rupius gehen. War ja noch gar nicht da, seit ich zurück bin. Er saß am Tisch, die Mappe mit den Bildern vor sich. Die Hängelampe war angezündet. Sie sind ja seit vorgestern Abend wieder zurück. Es klang wie ein Vorwurf und Bertha fühlte sich schuldig. Nun, setzen Sie sich und erzählen Sie mir, was Sie in der Stadt erlebt haben. Ich bin im Museum gewesen, habe auch manche von Ihren Lieblingsbildern wiedererkannt. Ihre Frau kommt noch heute Abend zurück? Ich glaube nicht. Ich muss Sie um Entschuldigung bitten, dass ich neulich Dinge gesagt habe, die Sie ja unmöglich interessieren können. Im Übrigen glaube ich nicht, dass meine Frau heute wiederkommen wird. Aber sie sagte mir ja selbst. Ja, mir auch. Sie wollte mir einfach den Abschied ersparen, die Komödie des Abschieds, Dinge, die das Abschied nehmen, so mit sich bringen. Da sah sie, wie Rupius die Augen starr auf die Tür geheftet hielt. Seine Frau war eingetreten. Da bin ich wieder. Sie küsste ihn auf die Stirn und reichte Bertha die Hand. Guten Abend, Frau Rupius. Guten Abend. Frau Rupius, die noch den Hut nicht abgelegt hatte, wandte sich einen Augenblick ab. Da bemerkte Bertha, wie Rupius sein Gesicht auf beide Hände stützte. Was ist denn? Nichts. Bertha ging. Nichts. Dass Frau Rupius wiedergekommen war, schien ihr wie eine gute Vorbedeutung. Sie ging durch die Straßen wie mit geschlossenen Augen. Es kam mir vor, als solle sie irgendeine Wette mit dem Schicksal abschließen. Sie wusste nur noch nicht, welche. Wenn der Brief kommt, dann... Morgen früh schon konnte der Brief da sein, der vielleicht ihr Schicksal entschied. Am Abend blieb sie noch lange allein. Sie stellte sich in die offene Balkontür. Alles in ihr rief nach ihm. Ihre Augen suchten ihn aus der Dunkelheit hervorzuschauen. Ihre Lippen hauchten in die Luft, als könnte sie ihn erreichen. Und unbewusst, als müssten ihre Wünsche in die Höhe, fort von allem anderen, was sie umgab, schaute sie zum Himmel auf. Aber am nächsten Morgen kam kein Brief. Das Mädchen brachte vom Markt die Nachricht, dass man von Rupius aus sehr eilig zum Arzt geschickt hätte. Doch wusste sie nicht, ob Herr oder Frau Rupius erkrankt sei. Bertha beschloss, noch vor Tisch selbst anzufragen. Ja, das war der Wettlauf mit dem Schicksal. Wenn Frau Rupius nicht krank wird, dann kommt ein Brief von Erwin. Oder wenn sie nicht ernstlich krank wird oder gefährlich. Oder wenn sie wieder gesund wird. Sie gab ihre Lektion bei Ellie sehr zerstreut. Tante Bertha, sag mir doch endlich, was mit dir ist. Sag mir doch, warum du so nervös bist. Dann ging sie zu Rupius. Das Dienstmädchen machte auf. Die gnädige Frau ist krank, bitte. Ach. Bertha erschrak. Sie liegt zu Bett, es ist aber nichts Gefährliches, bitte. Sie hätte gern Herrn Rupius gesprochen. Der Dr. Friedrich hat Besuch streng verboten, bitte. Sie wollte aber nicht zudringlich sein. Nachmittags versuchte sie für sich selbst ein bisschen zu üben, aber es gelang ihr nicht richtig. Wieder war ihr, als würden durch die Krankheit bei Rupius ihre eigenen Hoffnungen beeinflusst. Wenn es Anna morgen besser geht, wird auch der Brief da sein. Bis morgen oder bis übermorgen. Sie wusste, dass es ganz unsinnig war, aber sie konnte sich nicht dagegen wehren. Ich muss wieder hin. Nach 5 Uhr begab sie sich wieder zu Rupius. Herr Rupius, will Sie selbst sprechen, bitte? Ja. Er saß in seinem Sessel am Tisch. Nun? Eben ist der Doktor drin. Warten Sie. Ja. Warten Sie ein paar Minuten. Bertha getraute sich nicht zu fragen. Beide schwiegen. Nach ein paar Sekunden trat Dr. Friedrich heraus. Herr Doktor? Entschuldigen Sie, gnädige Frau, es ist notwendig, dass ich mit Herrn Rupius allein rede. Ja, Herr ich Doktor. Ich will nicht stören. Ja, bitte. In ihrer Erregung war es ihr unmöglich, nach Hause zu gehen, und sie nahm den Weg zwischen den Rebengeländen dem Friedhof zu. Es kam mir der Gedanke, ob Anna Rupius nicht einen Selbstmordversuch gemacht haben könnte. Wenn sie nur nicht stirbt, wenn ein Brief von Erwin kommt, dann stirbt sie nicht. Sie betrat den Friedhof, sie ging den gewohnten Weg bis zum Grab, aber sie fühlte, dass sie hier gar nichts zu suchen hatte. Es war ihr beinahe peinlich, die Worte auf dem Grabstein zu lesen. Victor Matthias Galan, gestorben am 6. Juni 1908. Das war überhaupt gar nichts mehr. Sie erschrak. Dort. Sie blickte auf den breiten Weg, der von dem Tor des Kirchhofs geradlinig bis zur gegenüberliegenden Mauer zog, und mit einem Mal wusste sie ganz bestimmt, dass man in wenigen Tagen den Sarg mit der Leiche der Frau Rupius diesen Weg tragen würde. Alles war in völliger Bildhaftigkeit da. Der Leichenwagen stand vor dem Tor. Ja, dort, dieses Grab. 2 Männer schaufeln es. Es ist für Frau Rupius bestimmt, ja. Und dort wartet Herr Rupius am offenen Grab, ja. Er sitzt in seinem Rollstuhl, den Plaid über den Knien, ja. Und starrt dem Sarg entgegen. Das war mehr als Ahnung, das war Wissen. Ob Frau Rupius noch daran denkt, was ich hier auf dem Bahnhof gesagt habe? Ob sie vielleicht im Fieber davon redet? Übrigens ist das ja so gleichgültig. Wichtig ist nur, dass er schreibt und dass Frau Rupius gesund wird. Und dass er schreit. Und sie eilt zwischen den Rebengeländen den Hügel hinab nach Hause. Ob eine Nachricht da ist? Nichts ist gekommen, wenig. Ein Telegramm? Kein Brief. Kein Telegramm. Sie eilt wieder zu Rupius. Es geht sehr schlecht, bitte. Ja, aber was fehlt dir denn? Wissen Sie nicht, was der Doktor gesagt hat? Eine Entzündung hat der Doktor gesagt, bitte. Ja, was für eine Entzündung? Oder hat er gar gesagt, eine Blutvergiftung, bitte? Es wird gleich eine Wärterin vom Spital kommen. Bertha ging wieder. Auf dem Platz vor dem Kaffeehaus saßen einige Leute. An einem Tisch ganz vorne Offiziere, wie gewöhnlich um diese Zeit. Ich weiß nicht, was da oben vorgeht, sonst könnten Sie nicht da sitzen und lachen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ein Selbstmordversuch, weil sie nicht fortreisen durfte. Aber sie wird, nein, darf nicht sterben. Kein Brief, sicher keine Nachricht, wenn sie stirbt. Um die Zeit hinzubringen, besucht Bertha ihre Verwandten. Nur die Schwägerin ist zu Hause. Es ist wieder Militärkonzert nächste Woche von den Dragonern. Sollen wir deren Platz reservieren? Nein, Bertha erträgt es nicht und entfernt sich. Der Froschkönig sitzt auf seinem Thron. Am Abend versucht sie, sich von ihrem Buben Märchen erzählen zu lassen. Sie erträgt es aber auch nicht. Sie liest die Zeitung. Dort steht wieder die Ankündigung des Konzerts mit Erwin. Sie kann nicht schlafen gehen. Sie kann nicht schlafen gehen, ohne noch einmal bei Rupius angefragt zu haben. Die Wärterin ist schon im Vorzimmer. Es ist diejenige, die Dr. Friedrich immer zu seinen Privatpatienten schickt. Sie hat tröstliche Augen. Unser Doktor wird die Frau Rupius schon herausreißen. Bertha weiß, dass diese Wärterin immer Bemerkungen solcher Art macht. Am nächsten Morgen wacht sie spät auf. Auf dem Nachtkästchen liegt ein Brief. Der kleine Leuchter schwankt heftig, als sie das Kuvert herunterreißt. Mich sehr gefreut. Aber deine Idee, für immer nach Wien zu kommen, musst du dir doch noch sehr überlegen. Die Verhältnisse hier liegen ganz anders, als du dir vorstellst. Es ist selbst für den einheimischen, gut akkreditierten Musiker mit der größten Mühe verbunden, halbwegs anständig bezahlte Lektionen zu bekommen. Für dich wäre es, wenigstens im Beginn, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Dort hast du eine gesicherte Existenz, deinen Kreis von Verwandten und Freunden, dein Heim. Und wo dein Kind auf die Welt gekommen ist, da bist du zu Hause. Alles das aufzugeben, um dich in den aufreibenden Konkurrenzkampf der Großstadt zu stürzen, hieße töricht handeln. Ich rede absichtlich nichts von der Rolle, welche deine Sympathie für mich in Klammer, du weißt, ich erwidere sie von ganzem Herzen, Klammer zu, in deinen Erwägungen zu spielen scheint, aber das würde die ganze Frage auf ein anderes Gebiet hinüberspielen. Ich darf kein Opfer von dir annehmen. Dass ich dich gern und zwar bald wiedersehen möchte, braucht wohl keine Versicherung, denn ich wünsche nichts sehnlicher, als wieder eine solche Stunde mit dir zu verleben, wie die, welche du mir neulich geschenkt hast, Klammer auf, und für die ich dir sehr dankbar bin, Klammer zu. Richte dir so ein, mein Kind, dass du von Herbst an alle 4 bis 6 Wochen auf einen Tag und eine Nacht nach Wien kannst. Wir wollen noch öfter glücklich sein, hoffe ich. In den nächsten Tagen kann ich dich leider nicht sehen. Ich verreise gleich nach meinem Konzert. Ich muss in London spielen, in Klammern Season. Von dort fahre ich nach Schottland. Also auf ein frohes Wiedersehen im Herbst. Ich grüße dich und küsse die süße Stelle hinter deinem Ohr, die ich am meisten lieb habe. Dein Erwin. Es ging wie ein Schauer durch ihren Leib. Sie war noch nicht einmal überrascht. Sie schüttelte sich. Und küsse die süße Stelle hinter deinem Ohr. Dieser Schluss, als hätte er es darauf abgesehen, sozusagen noch aus der Ferne ihre Sinne zu reizen, weil das ja seine einzige Art war, mit ihr zu verkehren. Vom Herbst an alle 4 bis 6 Wochen auf einen Tag und eine Nacht. Sie springt auf, zerreißt den Brief. Ja, sofort, mein Herr. Wünsche mir nichts Besseres, werde hier weiter versauern, verblöden Lektionen geben in diesem Nest. Sie werden weiter Geige spielen, den Weibern den Kopf verdrehen, reisen, reich, berühmt sein und alle 4 bis 6 Wochen darf ich dann auf eine Nacht in irgendeinem schäbigen Zimmer in einem Bett, wo so viele vor mir gelegen sind. Es ekelt sie. Rasch zu Frau Rupius. Sie läuft am Kinderzimmer entlang. Mutti, guten Morgen. Ich komme gleich wieder. Schon wach, Mutti? Bei Rupius öffnet das Mädchen die Tür. Bertha braucht sie nichts zu fragen. In ihren aufgerissenen Augen ist der Ausdruck von entsetztem Staunen, wie ihn nur die Nähe eines grauenvollen Sterbens hervorbringt. Bertha tritt ein. Zuerst in den Salon. Die Tür zum Schlafzimmer ist flügelweit geöffnet. In der Mitte des Zimmers steht das Bett. Am Fußende sitzt die Wärterin sehr müde, mit auf die Brust gesunkenem Kopf. Zu Häupten in seinem Rollsessel Herr Rupius. Das Zimmer ist so dunkel, dass Bertha erst, wie sie ganz nahe tritt, das Gesicht von Anna deutlich sehen kann. Sie scheint zu schlafen. Bertha tritt näher. Das ist Annas Atem. Er ist gleichmäßig, aber unbegreiflich rasch. Nie hat sie ein menschliches Wesen so atmen gehört. Nur einen Augenblick wundert sie sich, dass man sie so ohne weiteres hereingelassen. Dann begreift sie, dass jetzt alle Vorsichtsmaßregeln überflüssig geworden sind. Diese Sache ist entschieden und der Brief ist da. Der Brief mit dem Ende. Frau Rupius schlägt die übergroßen Augen auf. Sie betrachtet die Freundin mit glasklarer Aufmerksamkeit. Die Wärterin macht Bertha Platz und geht ins Nebenzimmer. Bertha setzt sich, rückt näher heran. Sie sieht, wie Anna ihr eine Hand langsam entgegenstreckt. Liebe Frau Rupius, nicht wahr? Es geht Ihnen schon viel besser. Sie fühlt, dass sie wieder etwas Ungeschicktes sagt. Es ist nun einmal ihr Los dieser Frau gegenüber, noch in der letzten Stunde. Anna lächelt. Sie sieht so blass und jung aus wie ein junges Mädchen. Ich danke Ihnen, liebe Bertha. Aber liebe, liebe Anna, wofür denn? Wofür? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass... Herr Rupius sitzt regungslos da. Bertha sieht bald auf die Kranke, bald auf ihn. Sie denkt... Ich denke, was Erwin sagen würde, wenn ich plötzlich tot wäre. Wenn er jetzt denken müsste, die ich vor ein paar Tagen in meinen Armen hielt, jetzt verwest sie. Er würde sogar weinen, ja, in diesem Fall würde er. Ein so elender Egoist, der sonst ist. Hier stirbt eine... Da denke ich nun schon wieder an ihn, immer an ihn. Ich sitze am Bett und dieser dort ist der Gatte. So still ist es. Nur von der Straße her über dem Balkon, durch die offene Tür wie hereingetragen, verwirrtes Geräusch. Das Glockensignal eines Radfahrers. Ein Säbel, der über das Pflaster scheppert. Aber all das ist so fern. Ich will nicht. Frau Rupius wirft den Kopf hin und her. Ich will nicht. Oft, rasch, immer rascher. Jetzt fängt's an. Wie hat sie gesagt, die Wärterin? Jetzt fängt es an, ja? Wie ein Konzert oder eine Theatervorstellung. Anna öffnet plötzlich die Augen. Sehr weit, sehr groß. Heftet sie auf ihren Mann und sagt ganz vernehmlich, indem sie sich vergeblich aufzurichten trachtet. Nur dich, glaub mir, nur dich hab ich. Das letzte Wort war nicht mehr zu verstehen. Ich weiß. Herr Rupius beugt sich herab. Küsst die Sterbende auf die Stirn. Anna schlingt die Arme um ihn. Seine Lippen weilten lange auf ihren Augen. Sie kannte ihn nicht mehr. Ihr Bewusstsein war dahin. Frau Bertha, gehen Sie jetzt. Danke. Als Bertha auf Zehenspitzen, als hätte das Geräusch von Schritten Anna noch stören können, ins Vorzimmer kam, sah sie eben Dr. Friedrich, der den Überzieher ablegt und während dieser Zeit mit einem jungen Arzt im Sekundarius des Spitals sprach. Er bemerkte Bertha nicht und sie hörte ihn Folgendes sagen. In jedem anderen Fall hätte ich die Anzeige erstattet, aber da die Sache so ausgeht, es wäre ein entsetzlicher Skandal und der arme Rupius liegt ja am meisten darunter. Guten Tag, Frau Galler. Ja, Herr Doktor, was ist denn eigentlich? Blutvergiftung, nicht wahr, Herr Kollege? Ja, soweit ich das Sie wissen, kann. Sie wissen, die Frau manchmal schneidet man sich in den Finger und stirbt daran. Das ist ein großes Unglück, ja, ja. Er ging ins Zimmer, der Assistent folgte ihm. Bitte nach Ihnen, Herr Primarius. Dankeschön. Bertha war wie betäubt, als sie auf die Straße trat. Anzeige, Skandal. Ja, irgendetwas hat man mit ihr gemacht. Und das muss irgendwie mit der Reise in Wien zusammenhängen. Denn in der Nacht nachher war sie krank. Sie hat einen Liebhaber in Wien gehabt. Ja, und wie hat sie nur damals auf dem Bahnhof gesagt? Ich habe mich zu etwas anderem entschlossen. Also sie hatte von dem Liebhaber in Wien Abschied genommen und sich hier vergiftet. Aber warum denn, wenn sie nur ihren Mann liebte? Sie hat doch als letztes gesagt, nur dich habe ich geliebt. Bertha konnte es nicht verstehen. ob Anna auch hätte sterben müssen, wenn heute ein anderer Brief von Erwin gekommen wäre. Ja, hätte am Ende Rupius seine Frau umgebracht? Wahrhaftig, sie verlor den Verstand. Ich hätte nicht weggehen sollen. Ich laufe wieder hinauf. Die Tür zur Wohnung stand noch offen. Die Wärterin war im Vorzimmer. Schon vorbei, Frau Garland. Berta ging vorüber. Herr Rupius saß ganz allein am Tisch. Die Tür zum Sterbezimmer war geschlossen. Er ließ Berta ganz nahe zu sich herankommen. Er ergriff ihre Hand. Warum nur hat sie es getan? Hat sie das getan? Berta schwieg. Das war nicht notwendig. Heiliger Himmel, es war nicht notwendig. Was gehen mich die anderen Menschen an? Nicht wahr? Berta nickte. Auf das Lebendigsein kommt es an. Das ist es. Warum hat sie das getan? Berta weinte. Ich hätte es aufgezogen. Aufgezogen wie mein eigenes Kind. Berta blickte jäh auf. Sie dachte an sich selbst. Ihre Angst war so groß, dass sie glaubte, die Sinne müssten ihr vergehen. Es kann gar nichts anderes sein. Der Tod war eine Vorbedeutung, ein Fingerzeig Gottes. Und zugleich tauchte die Erinnerung in ihr auf, an jenen Spaziergang an der Wien vor 12 Jahren. Da Erwin sie geküsst und sie das erste Mal heiße Sehnsucht nach einem Kind empfunden. Warum hatte sie keine empfunden, als sie neulich in seinen Armen lag? Ich möchte Anna noch einmal sehen. Rupius wies auf die Tür. Berta öffnete sie, näherte sich langsam dem Bett, auf dem die Tote ruhte. Betrachtete sie lange und küsste sie auf beide Augen. Da überkam sie eine Ruhe ohnegleichen. Sie wäre am liebsten stundenlang bei der Leiche geblieben, in deren Nähe ihre eigenen Enttäuschungen und Leiden alle Wichtigkeit verloren. Sie kniete am Bette nieder und faltete ermattet die Hände. Doch ohne zu beten. Und mit Ermattung fühlte sie auch, dass in diesem Augenblick der ganze Wahn dieser wirren Tage, die letzten Schauer einer verlangenden Weiblichkeit, alles, was sie für Liebe gehalten, in nichts zu verströmen begann. Und an diesem Totenbette kniend, wusste sie, dass sie nicht von denen war, die mit leichtem Sinn beschenkt die Freuden des Lebens ohne zu zagen trinken dürfen. Klar, ganz klar und wunderschön rein erschienen mir jetzt die Beziehungen, die zwischen dem gelähmten Herrn Rupius und seiner Frau bestanden hatten und die an ihrem Betrug sterben musste. Und während ich die blasse Stirn der Toten betrachtete, musste ich an den Unbekannten denken, für den sie hatte sterben müssen. Und der straflos und wohl auch reuelos draußen in der großen Stadt herumgehen und weiterleben durfte. Wie ein anderer auch. Und wie tausend und tausend andere. Und ich ahnte das ungeheure Unrecht in der Welt, dass die Sehnsucht nach Lust ebenso in die Frau gelegt ward als in den Mann und dass es bei den Frauen Sünde wird und Sühne fordert, wenn die Sehnsucht nach Wonne nicht zugleich die Sehnsucht nach dem Kinde ist. Ich stand auf und warf einen letzten Blick des Abschieds auf die Freundin und ging aus dem Sterbegemach. Herr Rupius saß im Nebenzimmer, gerade so, wie ich ihn verlassen hatte. Ein Verlangen überkam mich, ihm Worte des Trostes zu sagen. Es war mir einen Augenblick, als hätte mein eigenes Schicksal nur den einen Sinn gehabt, mich das Elend dieses Mannes ganz verstehen zu machen. Ich hätte gewünscht, ihm das sagen zu können, aber wie immer waren mir die Worte dafür nicht gegeben. Und so setzte ich mich ihm still gegenüber. Seither sehe ich ihn noch manches Mal, oft sogar. Und seine Trauer und seine Liebe helfen mir in meiner Einsamkeit. Bertha Garlan, der Roman einer Klavierlehrerin. Sie hörten Bertha Garlan, der Roman einer Klavierlehrerin, Hörspiel von Max Ophüls nach der Novelle von Arthur Schnitzler. Die Personen und ihre Sprecher waren Bertha Garlan, Käthe Gold, Erwin Lindbach, Kurt Meisel, Frau Rupius, Marianne Kehlau, Herr Rupius, Bernhard Wicki, Klingemann, Willi Trenk-Trebitsch. Ferner wirkten mit Friedrich von Bülow, Paul Dettel, Elisabeth Höbart, Gerd Keller, Illermann Kneer, Wilhelm Kürten, Gerda Maurus, Wolfgang Molandi, Ferdinand Mussi, Annette Roland, Karl-Georg Sebisch, Karl-Heinz Schilling, Hans-Peter Schröder, Anna Smolik, Gerti Socha-Timmerding, Olga von Thorny, Ursula Wolf und viele andere. Der Erzähler war Gerd Westphal. Ton Friedrich Wilhelm Schulz. Schnitt Marlies Kranz. Regieassistenz Lothar Timm. Musikalische Einrichtung Peter Zwetkow. Regie Max Ophüls. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1956.